Ich finde mich wieder im Dunkel dieses alten Hauses. Ich finde nicht mehr heraus. Doch plötzlich, ganz plötzlich, sehe ich das Licht und es sieht mich nicht, das Licht. Das aus einem alten Türrahmen leuchtet. Er ist verwittert. Ich reite hindurch. Dort ist kein Licht. Bloß eine Stimme, die leise spricht. Spaltet was in mein Gesicht. Mein Skelett ist alt und grau. Und lang schon verharre ich in diesem Bau. Bitte hol mich raus. Hol mich bitte hier raus. Diese alte Stimme macht mir Angst. Diese alte Stimme lässt mich zusammenzucken, bringt mich dazu, mich zu ducken, zu verstecken im dunklen Ecken. Ich verlasse den Raum, habe Hoffnung, der Stimme entfliehen zu können, doch kann ich nicht, sie wird laut. Verstehst du nicht? Ich brauche dich! Ich laufe davon, schnell den Weg zurück! Raus aus dem Haus, schnell den Weg zurück! Doch der Weg ist weg! Der Weg ist weg! Ich bin allein, ich bin allein, ich bin allein! Der Weg ist weg! Ich bin allein! Bin allein, bin allein! Der Weg ist weg! Ich bin allein! Bin allein!